Wie heißt jener Teil der Kirche, der belehrt wird? Jener Teil der Kirche, der belehrt wird, heißt die hörende Kirche. Oder lernende Kirche.